Fühlt ihr euch auch manchmal ein wenig überwacht? Ich glaube, die wissen alles. Die wissen alles. Ja, du darfst was sagen. Ich möchte einfach sagen, die Party ist mal richtig mega geil. Okay. Und vor allem kann sie sehr gut singen. Bitte schön. Dankeschön. Wir finden die Party auch richtig geil, wissen Sie es. Gesprächen gegen Dins oder selber wählt. Die Daten sind erfasst und sie bleiben das. Alle sind verdächtig, das ist eine dunkle Ahnung. Suchen Terroristen und jeder kann das sein. Wer mit wem warum, das ist alles interessant. Sie sammeln die Daten und heben die auf. Man hört kaum Geschrei, es ist so furchtig. Man hört kaum Geschrei, das ist so furchtig. Was passiert, wenn du im Netz rumguckst? Sachen an siehst oder Mails verschickst? Die Daten sind erfasst und sie bleiben das. Alle sind verdächtig, das ist eine dunkle Ahnung. So ein Terroristen und jeder kann das sein. Wer mit wem, warum, das ist alles interessant. Sie suchen die Wahrheit und heben sie auf. Man hört kaum Geschrei, hey! Das ist zu frühstück. Man hört kaum Geschrei, das ist zu frühstück. Terroristen und jeder kann das sein. Wer mit wem herum, das ist alles interessant. Wir sammeln die Daten und heben sie auf. Man hört kaum Geschrei, hey! Es ist zu frühstück, hey! Man hört kaum Geschrei, es ist zu frühstück. Die Wahrheit kommt. Die Wahrheit kommt. Dankeschön.